50 languages. 93. 93. Nebensätze mit ob. Nebensätze mit ob. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Ob er mich wohl liebt? Ob er mich wohl liebt? Ob er wohl zurückkommt? Ob er wohl zurückkommt? Ob er mich wohl anruft? Ob er mich wohl anruft? Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er lügt. Ich frage mich, ob er lügt. Ob er wohl an mich denkt? Ob er wohl an mich denkt? Ob er wohl eine andere hat? Ob er wohl eine andere hat? Ob er wohl die Wahrheit sagt? Ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. Ich zweifle, ob er mir schreibt. Ich zweifle, ob er mir schreibt. Ich zweifle, ob er mich heiratet. Ich zweifle, ob er mich heiratet. Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mir wohl schreibt? Ob er mir wohl schreibt? Ob er mich wohl heiratet? Ob er mich wohl heiratet?